Pfeifen mit Papageno zieh. Oh, so ein sanftes Zeugen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnte ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens als weiter mich freuen und im Elysium sein. Dann könnte ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens als weiter mich freuen und im Elysium sein. Im Elysium sein. Im Elysium sein. Ein Mädchen oder Weibchen mit Papageno zieh. Oh, so ein sanftes Zeugen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Denn beide wär nur außer Not. Sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Denn beide mir nur außer Sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Ein Mädchen oder Weibchen will Papageno sieht. Oh, so ein sanftes Zeugen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. So bin ich schon wieder gesund, schon wieder gesund, schon wieder gesund.